Okay. Guck, es ist wichtig, wie ein Mann in den Kampf zu gehen. So dreh ich meine Handgelenke so wie Wanderlei. Bring diese Ed oder Dan Hardy Punks zum Stehen. Wie GSP, du hörst noch kreischen, wenn mich Schlampen sehen. So viel zu Info, von mir aus komm wie King Mo. Mit Pauken und Trompeten und mach Welle wie beim Intro. Doch ich wurde im Ring groß, Psycho Sport an das Oktagon. Und Straße sind was Verschiedenes, frag Kimbo. Tower Nogueira, ich geh in die K.O. wie John Jones. Wahrscheinlich die Zukunft für meine Division. Nur Abfall ohne ihn, auch wenn jede zweite seit einer Weile meint, ich wär auf Stoff, so wie bei Overeem. Schnell wie Frankie Edgar knocke ich dich aus. Lecke hinterher wie BJ Penn dein Blut vor meiner Faust. Ein Zigano wie Dos Santos, rede nicht du Clown, denn ich bin die Kane. Wer lässt sich stolz auf meine braune Haut, okay? Du bist Fußball, Tennis, Golf, Formel 1, Leicht, Athletik, Basketball. Doch bei uns ist nur MMA. Kein Gucci, kein Chanel oder Jopa von sein Shirts. Kannst du Bad Boy und Tap Out stehen sehen. Spiel Handball oder Schach, da Pool, Curling, was auch immer. Doch bei uns gibt's nur MMA. Kein Ed Hardy, Louis Vuitton. Auf unser Scherz kannst du Affliction und Silver stehen sehen. Alles am Verlierer trinkt Pisse wie Maschine. Nenn mich Shogun, denn ich wurde groß mit nem Ninja. Ihr Kinder, der Gracie am Mike für euch toll. Denn ich fürchte nie etwas, das auf zwei Beinen läuft. Trotz ner geraden Bekaben bin ich smart und kein Assi. Jubel nicht mal, wenn ich sieg, so wie Gegard Mousasi. Und dann bleibe immer sachlich und höflich wie Fedor. Aber nach dem Gong werde ich so tödlich wie Fedor. Und Hater, nimm die Zähne vom Blasen raus, so wie Henderson. Sind zwar talentiert, aber spinnen wie Anderson. Pitbull wie Tia. Gefährlicher als Aldo. Wir sonnen uns in Chill, doch die Arbeit kommt davor. Hier wo Randy die einzige Kultur ist, die wir kennen. Street Soldier in Ketten gelegt wie Rampage Jackson. Die letzten sind die ersten, also besser ihr fallt nicht auf. Sonst habt ihr wie Brock Lesnar ein Messer am Hals, okay? Du bist Fußball, Tennis, Golf, Formel 1, Leicht, Athletik, Basketball. Doch bei uns gibt's nur MMA. Kein Gucci, kein Chanel oder Jova auf unser Shirts. Kannst du Hitman und Cage feischen. Stehen sehen, Spiel, Handball oder Schach, Dart, Pool, Curling, was auch immer. Doch bei uns gibt's nur MMA. Kein Ed Hardy, Louis Vuitton auf unser Shirts. Kannst du Triple Down und Venom stehen sehen. Battle wäre Selbstmord, yeah. In 4 Stunden werd ich zu Vitor. Denn ihr rennt, wenn ich bell fort. Dann hilft euch kein Escort, macht einen auf Diva. Doch meine Raps sind wie Spinning Back Kicks von Siva. Oh Gott, wurde wie der linke Headkick von Kroko. Beim Box du kriegst ein Facial wie Facial bei Mo Schmock. Denn hier ist für eine Bitch kein Ort. Selbst Frauen sind die Maschinen wie Chris Cyborg. Doch genug Name Dropping, du kannst Boxen und Muay Thai. Trotzdem ist nur eine Sportart, hier ein Pure Fight. Nur ein Oktagon, Mann gegen Mann. Hier wo Kämpfe noch Kunst ist, woanders nur Fun. Alle Disziplinen, nein, Herzen aus Stahl. Religion, Nationalität sind hier egal. Es geht einfach nur darum, wer am Ende steht. Gladiatoren der Neuzeit, MMA, cheer. Du liebst Fußball, Tennis, Golf, Formel 1, Leicht, Athletik, Basketball. Doch bei uns gibt's nur MMA. Kein Gucci, kein Chanel oder Jopa von seinen Shirts. Kannst du Warrior und Wendt fight. Stehen sehen, Spiel, Handball oder Schach, Dart, Pool, Curling, was auch immer. Doch bei uns gibt's nur MMA. Kein Ed Hardy, Louis Vuitton auf unseren Shirts. Kannst du Gracie und Clinch gehen. Stehen sehen.